Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News hielten das Treffen für die Heimkehr von Kim Yoon-hee besteht aus mehr als 30 Organisationen, einschließlich des Menschenrechtszentrums, des Rates der katholischen Kirche und die Maßnahmeversammlung für die Klärung der zweifelhaften geplanten Flucht der im ausländischen Restaurant angestellten TVIAK-Bürgerinnen am 14. Juni in Seoul eine Pressekonferenz ab und verlangten, die TVIAK-Bürgerinnen bedingungslos zurückzuschicken.